vorstellen. In the beginning we want to introduce you. And my first question is, where do you live? Who are you? Do you have a family? Tell us a little bit about you. My name is Avi. Avi short for Abraham, Abraham. Ich heiße Avi, die Kurzform für Abraham, Abraham. And my family name is Mizrahi. Mein Familienname heißt Mizrahi. And in German you can say ch, so no problem. Ja, auf Deutsch können wir versuchen zu sagen. Bitte einmal. Okay. In America they have problems, they cannot do this. In America there are more problems. Ah ja, jetzt sag ich, auch schon Englisch, genau. And Mizrahi means from the east. Vom Osten bedeutet das Wort Mizrahi. Yeah. So Abraham from the Osten. Abraham aus dem Osten, yes. And I live in Tel Aviv, Israel. Ich lebe in Tel Aviv. I'm married to one lovely wife. Ich bin mit einer sehr hübschen Frau verheiratet. I come from the Middle East. I just want to make sure, you know, I'm married to one wife. Ja. Da ich ja aus dem Mittleren Osten komme, sollt ihr sicher sein, eine schöne Frau. She's very beautiful. Sie ist sehr schön. And her name is Chaya. Und ihr Name ist Chaya. And we have at home three daughters. Wir haben drei Töchter zu Hause. I pastor a congregation in Tel Aviv. Ich bin Pastor einer Gemeinde in Tel Aviv. All my daughters serve the Lord. All meine Töchter dienen auch Gott. And they also have married believers. Sie haben gläubige Ehepartner. Also eine weitere Tochter wird im September diesen Jahres heiraten. Als der zukünftige Schwiegersohn gefragt hat, ob er sie heiraten darf, habe ich gesagt, ja, aber du musst erst für mich arbeiten. Work for me, what? Ja, und als der Assistent zu sein. So, das ist, der Schwiegersohn ist auch der Assistent von Abi. So, and they will get married in September. Ja, im September werden sie heiraten. So, we live in Israel, in Tel Aviv, we have a lovely congregation and we serve the Lord in Tel Aviv. Wir leben in Israel, in Tel Aviv, wir haben eine sehr schöne Gemeinde und wir dienen Gott da in Tel Aviv, in Israel. A question for us German believers in Jesus, there is a person from Israel, he's Jew, and he believes in Jesus. Some German people say, what is this? So my question, how did you get to know, to the belief in Jesus, or how did you get to love Jesus? I translate before my question. Also die meisten haben es wahrscheinlich verstanden. Ich habe gesagt, wenn jemand in Deutschland als Christ hört, da ist jemand aus Israel, ein Jude, und er glaubt an Jesus. Da habe ich persönlich schon mal erfahren, dass Leute fragen, wie, was ist das denn? Juden glauben doch nicht an Jesus, wie kommt das? Meine Frage, wie hat Avi Jesus kennengelernt oder lieben gelernt? How did you get to know and to love Jesus? Yes. Well, if you want to know the whole story, my testimony, you have to come tomorrow night. Wenn ihr das, die ganze Geschichte hören wollt, meines Zeugnisses, dann kommt doch bitte morgen Abend wieder. But since you have come here, I will give you a short 3 minutes testimony. Aber da ihr ja schon mal da seid, will ich 3 Minuten vielleicht nur ganz kurz mal andeuten, wie es gewesen ist. And if you like it, then you can come tomorrow night. Wenn Sie es mögen, dann kommen Sie morgen Abend wieder. I was born and raised in a Jewish family in Tel Aviv. Ich bin geboren und aufgewachsen in einer jüdischen Familie in Tel Aviv. My parents were born in Bulgaria. Meine Eltern sind in Bulgarien geboren. And they immigrated to Israel. Sie sind dann nach Israel emigriert. So, I was raised in a Jewish family in Tel Aviv, Jaffa. Ja, ich wuchs also in Tel Aviv, Jaffa, in einer jüdischen Familie auf. When I finished high school, I joined the army. Nach der Oberschule habe ich die Armee, bin ich der Armee beigetreten. I was 4 years in the Israeli Air Force. war 4 Jahre in der israelischen Luftwaffe. And when I finished my duty to my country, I decided to go to America. Und als ich die Pflicht für mein Land abgeleistet hatte, entschied ich mich, nach Amerika zu gehen. I was lost in the world and all I want to do is go to America and go to Las Vegas, gamble and make money. Ich war also verloren, ich war in der Dunkelheit und das Einzige, was ich mir dachte, ich gehe jetzt nach Amerika und dort werde ich sehr viel Geld verdienen. But first I went to visit my sister in Florida. Ich habe zunächst meine Schwester in Florida besucht. She is married. Sie ist dort verheiratet. Live in Florida. Und lebt in Florida. And when I went to visit her on my way to Las Vegas, als ich auf meinem Weg nach Las Vegas meine Schwester besucht habe, I didn't know she's a believer in Jesus. Wusste ich gar nicht, dass sie an Jesus glaubt. So she invited me to go with her my first Sunday that was in America. Go with her to her Baptist church, where she was born. Sie lud mich dann ein, an einem Sonntag, es war für mich das erste Mal, mit ihr in ihre Gemeinde, in ihre baptistische Gemeinde zu gehen. And I told her, she is totally crazy. Das haben Sie verstanden, glaube ich, ne? I know. But anyhow, somehow she convinced me to go with her to church. Sie hat mich dann aber überzeugt, mit ihr zur Kirche zu gehen. And that's where I heard the gospel. Da habe ich das Evangelium, die frohe Botschaft gehört. And that's why I accept Jesus. Und deshalb habe ich Jesus angenommen. But this is only the 3 minutes short version. Das ist jetzt die Kurzversion in 3 Minuten. Oh, there is much more exciting story to this. Aber es ist noch eine viel aufregendere Geschichte als diese paar Worte. You wanna hear it? Möchten Sie es hören? Come back tomorrow night. Thank you. Tell us a little bit on the congregation. We heard or we read you are the pastor in Tel Aviv of a Jewish messianic congregation. What sort of congregation is it? What do you do in this congregation? Ja, richtig, danke. Deutsch übersetzt, sagt er mir. Also, ich habe ihn gefragt, wir haben gehört, dass er Pastor einer jüdisch-messianischen Gemeinde ist in Tel Aviv, in Israel. Erzählen Sie uns doch etwas von der Gemeinde. Was ist das für eine Gemeinde? Was tun Sie dort? After I came to know Jesus, and I got married, I went to Bible school, and also nachdem ich verheiratet war, bin ich zu einer Bibelschule gegangen. Got married in America. Yes, I'm talking about it. So first is married, yes. In America or in Israel? In Amerika verheiratet, ja. And when I finished Bible school in Dallas, Texas, I just prayed what to do. Nachdem ich die Bibelschule in Dallas, Texas beendet hatte, habe ich einfach gebetet, Gott, was soll ich jetzt tun? And the Lord spoke to me, go back home. Aber der Herr sagte, geh nach Hause. For me, home is Tel Aviv, Israel. Das haben Sie verstanden. So, when I went back home to Tel Aviv, I knew I want to do one thing. Als ich zurück nach Tel Aviv kam, nach Hause, da wusste ich, ich muss eine Sache tun. Preach the gospel and make disciples. Predige das, die frohe Botschaft und mache Jünger. Big vision, eine große Vision, big God, ein großer Gott and a very small pocket. Und eine ganz kleine Tasche, ja, Geldtasche. And that's how I started as an evangelist on the streets of Tel Aviv. Ich habe dann als Evangelist auf den Straßen von Tel Aviv begonnen. And then I opened our evangelistic center. Dann habe ich Dugit, unser Evangelisationszentrum in Tel Aviv, eröffnet. Dugit in Hebrew means a small fishing boat. Dugit ist ein Wort in Hebrit, ein kleines Fischerboot. We are fishers of men in the heart of Tel Aviv. Wir sind also Menschenfischer in Tel Aviv. So that's how I started 27 years ago. We will have teams going to the streets of Tel Aviv with singing. So einfach haben wir begonnen vor 27 Jahren. Evangelisationsteams, die auf die Straßen gingen, die Gitarren dabei hatten, die gesungen haben. And then we talk to people on the streets. Wir haben mit den Leuten auf der Straße geredet. And we invite them for a free cup of coffee in our evangelistic center to give. Dann haben wir sie eingeladen zu einer freien Tasse Kaffee in unser Evangelisationszentrum. And the Israelis in the Tel Aviv, they love coffee, especially if it's free. Die Leute in Tel Aviv, die lieben Kaffee und ganz besonders, wenn er umsonst ist. So they come in. Und sie kamen. And we share with them the love of God. wir haben dann die Liebe Gottes mit ihnen geteilt. And a cup of coffee. Und eine Tasse Kaffee. And all I can tell you, in the last 25, 27 years, we have shared with thousands of Israelis the gospel. Und ich kann euch nur sagen, in den letzten 25, 27 Jahren haben wir mit Tausenden von Israelis das Evangelium, die Botschaft von Jesus geteilt. And we've given thousands of books and New Testaments and free coffee. Wir haben Tausende von Büchern, Neue Testamente und viele, viele Tassen Kaffee weitergegeben. And many Israeli Jews have come to salvation from Lord Yeshua. Und viele israelitische Juden oder jüdische Israeliten haben haben das Heil gefunden, haben Jesus angenommen. So I started a small Bible study in the coffee shop. Ich habe also dann mit einem kleinen Bibelstudium auch in dem Coffeeshop begonnen. And then the Lord spoke to me, Avi, you pastor them. Aber dann sagte der Herr, Avi, du sollst der Pastor dieser Gemeinde sein. So I started with a Bible study of 7 people, we have grown to a nice congregation. Also ein Bibelstudium mit 7 Leuten, es hat sich weiterentwickelt und ist gewachsen zu einer sehr schönen Gemeinde jetzt. Yeah, I'll just say about Tel Aviv. Ja? Tel Aviv is very different than Jerusalem. Ja, Tel Aviv ist eine Stadt, die ganz anders ist als Jerusalem. Can I ask a question? Of course. How many of you have been in Israel? Wer ist schon in Israel gewesen? Oh, halleluja. This is sehr gut, sehr gut. Very good. You know, Tel Aviv, as you know, is very different than Jerusalem. Also sehr unterschiedlich, Tel Aviv und Jerusalem. You know, we, Tel Aviv is very proud that we are a very secular business center of Israel. Also Tel Aviv ist sehr säkular und ist ein großes Geschäftszentrum von Israel. So we are very proud, we have the best restaurants, coffee shops, beaches. Ja. Wir sind sehr stolz, denn wir haben die schönsten Restaurants, die schönsten Coffee Shops und natürlich wunderschöne Strände. And it's the city that never stops. Und eine Stadt, in der das Leben nie zu Ende ist. A lot of young people. Viele, viele junge Leute. Statistic-wise, we have the highest in the country with young people. Ja, also von der Statistik her haben wir in Tel Aviv den höchsten Anteil junger Menschen in unserer Stadt. So, this is how I started my Bible study with young people, singles. So habe ich dann also angefangen mit diesen jungen Leuten, mit einzelnen jungen Menschen mit diesem Bibelstudium. With good music, live music. Und mit guter Musik, ich liebe Musik. And your singles invite other singles. Singles haben dann andere Singles eingeladen. And suddenly I start having weddings every few months. Und plötzlich gab es alle paar Monate Hochzeiten in unserer Gemeinde. So I've been busy doing a lot of weddings. Ja, ich habe also eine ganze Menge getan, war sehr geschäftig im Trauen, in den Trauungen. And now we have many babies everywhere. Jetzt gibt es ganz, ganz viele Babys überall. So we have grown to a nice congregation of 150 people. Wir sind jetzt gewachsen zu einer sehr schönen Gemeinde mit 150 Mitgliedern. And I give God the glory. Und Gott gehört dafür die Ehre. Amen. Yes. Thank you very much. Ja, vielen Dank, lieber Avi. Thank you very much for this introduction. And we look very much forward to what you want to say us today. And we are very glad to have you here in Lüdenscheid tonight. Yes. Yes. Okay. Before I continue, bevor ich weitermache, in the end of the service, I have a table there in the back. Möchte ich sagen, dass nachher am Ende der Veranstaltung es gibt dort einen Tisch im Foyer unseres Gemeindezentrums. And I brought copies of the newsletter in the German language. Wir haben einen Newsletter in deutscher Sprache, der dort ausliegt von and unserer also, Gemeinde. Also a family brochure. Eine Familienbroschüre, wo Sie alles über mich und meine Familie erfahren können. All in German. Das ist alles in deutscher Sprache. And it's free, so please take one with you. Kostenlos, Sie können gerne das mitnehmen. I want you to take as many as you can to read about us and pray for us. Ja, also ich würde mich freuen, wenn so viele wie möglich etwas mitnehmen und es lesen und dann vor allem für uns beten. Because I don't want to take them back home. I don't read German, okay? Ja, ich kann kein Deutsch, ich brauche das also nicht mit nach Hause zu nehmen. You know, tonight is a very special night. Heute ist ein besonderer Abend. For us, this is Friday night, and when the sun goes down, Shabbat starts. Heute ist Freitagabend und immer wenn die Sonne am Freitag untergeht, beginnt für uns Shabbat. So we want to give a little bit about our traditions. Ich möchte euch also heute Abend ein bisschen Einblick geben in unsere Tradition, in unsere Überlieferung. You see, back home in Tel Aviv, Israel. Zu Hause in Tel Aviv, Israel. Friday afternoon, everything shuts down. Am Freitagnachmittag, da wird alles auf einmal etwas ruhiger. All the shops, the buses, the shopping malls, the supermarkets, the offices, everything shuts down. Die Geschäfte schließen, die Büros, die Supermärkte, alles macht zu. And we, our family, we come together around the table. Wir, unsere Familie, wir kommen dann zusammen um den Tisch herum. And usually we invite people, so we have always guests coming to celebrate Shabbat with us. Normalerweise laden wir dann auch Gäste ein, also wir haben meistens dann Gäste am Shabbat bei uns zu Hause. See, our weekend in Israel is very short. Das Wochenende in Israel ist sehr kurz. It starts from Friday night till Saturday night. Von Freitagabend bis Samstagabend. And Sunday morning everybody goes to work. Ja, am Sonntagmorgen gehen alle zur Arbeit. Everybody goes to school, the children go to school. Ja, die Kinder gehen wieder zur Schule. I mean, this is nice in Germany. You have a long weekend. You have Saturday and Sunday, two days. Ja, das ist in Deutschland ja viel schöner. Zwei ganze Tage, ein langes Wochenende. Wie toll. It's not fair. I think I should move here. Ich glaube, das haben Sie dann verstanden. So, we get around the table. Wir sind dann also alle um den Tisch herum. And this is what I do first. Und zuerst mache ich Folgendes. So, with your permission, I'd like to put my talit, my prayer shawl. Also mit Ihrer Erlaubnis würde ich jetzt gerne meinen Talit, meinen Gebetsschal umlegen. Now, before I do this, I want to make something very clear. Aber bevor ich das tue, möchte ich etwas erklären. This is just a piece of cloth. Das ist ja nur ein Stück Stoff. This does not make me more holy than you. Ja. Dieses Stück Stoff macht mich nicht heiliger als ihr seid. There is only one thing that makes us holy before God. Es gibt nur eine Sache, die uns vor Gott heilig macht. And that's the blood of Jesus. Das ist nämlich das Blut Jesu. Amen. Amen. Are we clear on this? Alles klar? Seid ihr der gleichen Meinung? So, if it's okay with you and doesn't offend anyone, I would like to put this prayer shawl on me. Wenn das jetzt für euch okay ist und das niemanden provoziert, dann werde ich jetzt meinen Gebetsschal umlegen. Okay? Let's get your permission. And we love to do this. This is a tradition. Wir lieben das. Das ist eine alte Überlieferung. And it always reminds us that we are under His covering. Es erinnert uns nämlich daran, dass wir immer unter Gottes Bedeckung sind. Amen. It's good to be under His covering. Unter seinem Schutz, unter seiner Geborgenheit. To always remind us that God is above us. Erinnert uns, dass Gott über uns ist. And as I put the prayer shawl, then everybody is around the table. Wenn ich also den Gebetsschal umgemacht habe, stehen wir alle um den Tisch herum. Everything quiets down. Alles wird ruhig. Or as I said, everything is shut down. It's very quiet. Das ganze Leben hat sozusagen etwas aufgehört. Die Geschäfte haben zu. Es ist ruhig. And the way we start the evening. Und wie wir dann den Abend beginnen? I always ask my wife to light the candles. Ich frage dann immer meine Frau oder bitte meine Frau, die Kerzen zu entzünden. But my wife is not with me, so. Aber meine Frau ist heute Abend nicht da. So I would like to ask Pastor Michael if you would invite your wife to come here, please. Deshalb bitte ich Michael, seine Frau, zu fragen. Dorothee, kommst du zu uns hier nach vorne? Please. Ja. Come stand next to your husband. So we will honor her and ask her to light the candles. Wir wollen Sie jetzt ehren und bitten Sie, die Kerzen anzuzünden. Come stand next to your husband. Stell dich bei deinem Mann hin. religious blessing that the Orthodox Jews do. We don't do this because it's nowhere in the Bible. Also die religiösen Segenssprüche, die man vom orthodoxen Judentum erkennt, das machen wir nicht, denn das finden wir nicht in der Bibel. But we do say this. Aber wir sagen Folgendes. And as we light the candles, we say, "Blessed art thou, King of the universe." Wir sagen, gesegnet, gepriesen seist du, König der Welt, that who commanded us through Jesus, der uns durch Jesus aufgefordert hat, to be the light of the world. Oder der uns durch Jesus gesagt hat, dass er das Licht der Welt ist. Amen. Amen. And this is how we start. And this is a wonderful opportunity for us men to honor our wives. Damit beginnen wir, und das ist eine wunderbare Möglichkeit für uns, auch unseren Frauen die ihr gebührende Ehre zukommen zu lassen. And after she lights the candles, this is what we do, men. Und nachdem sie die Kerze angezündet hat, tun wir Männer Folgendes. But if, before this, how many husbands do we have here tonight? Wie viele Ehemänner sind hier heute Abend? Wonderful. Is your wife sitting next to you? Ist deine Frau an deiner Seite? Ja, good. Very good. Das ist sehr gut, ja. So, this is what we do. We take the right hand. Wir nehmen jetzt unsere rechte Hand, also die Ehemänner, nur die Ehemänner. No. Oder die Männer. Don't slap your wife. No, no, no. Sollst jetzt nicht mit deiner Hand eine hauen, nein. Take your right hand and put it on the head of your wife. Nimm deine Hand und leg sie auf den Kopf deiner Frau. So if your wife is not here, just think that she's next to you. Wenn deine Frau jetzt nicht hier ist, dann kannst du es auch im Geist und denk, sie wäre da. Du kannst deine Hand dazu erheben oder auch nicht. And you bless your wife. Und jetzt segne deine Frau. I usually read Proverbs 31. Ich lese dann in der Regel Sprüche 31, das Kapitel. Where it says, a virtuous woman who can find. Das ist das Lob der wunderbaren Frau im Hause. So, Pastor Michael, please pray for your wife and every one of you, pray for your wife. Jetzt betet bitte für eure Frau und Pastor Michael, du und alle anderen auch. Amen, go for it. Unsere Frauen Menschen um uns herum. Amen? Good. So you see, we are Germans. No, but Amen is not so easy here. Well, I tell you, before we go to the blessings of the bread and the wine, bevor wir dann weitergehen zu dem Segen über dem Brot und dem Wein, I have a small blessing for you, Pastor. Habe ich eine kleine Segnung für dich, Pastor. I brought a gift for you. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Not a bomb. Ist keine Bombe, keine Ahnung. But I'd like you to open it, please. Thank you very much at first. What you see here is a menorah. Was Sie hier sehen, ist eine Menorah, ein siebenarmiger Leuchter. But it's very special because on the top it says Yeshua. Ja. Aber es ist ganz besonders, denn oben kann man die Buchstaben Yeshua lesen auf Hebräisch. And it has Jerusalem here. Ja. And on the bottom it says Yeshua, the light of the world. Genau, hier ist dann abgebildet Jerusalem und davor nochmal ein siebenarmiger Leuchter abgebildet. Und dann stehen darunter die Worte Yeshua, das Licht der Welt. You see, you cannot buy this menorah in Israel and choose to believe in Jesus. Diese Menorah kann man nicht in Israel kaufen, nein. But only in very special place. Nur an ganz, ganz besonderen Orten. Ja. So you can at our place in Git or in Peniel in Tiberias or another place in Jerusalem that's believers sell. In Dugit, dort wo er ist, und an einem anderen Ort, ich habe es nicht genau verstanden, wo? In Tiberias und in Jerusalem, da kann man diesen so, bekommen, sonst nirgendwo in Israel. So this is my prayer for yes. you, thank you very much. And wife, that the light of Yeshua will always shine through you and your family and your church. Ja, ich wünsche, dass das Licht von Jesus alle Zeit durch euch, auch in die Kirche hinein, auch durch die Gemeinde, in die Welt hinein scheint. Thank you very much. Amen. Amen. You're welcome. So now we're going to celebrate Shabbat. Nun wollen wir Sabbat feiern. So first of all, we read Genesis chapter 2. Zunächst lesen wir dann aus dem ersten Buch Mose Kapitel 2. Just three verses. Nur drei Verse. And this is what we do. We sing it. Wir singen es, wir lesen es, aber wir singen dabei. Vayera vaybokeh yom ha-shishi, vayechelu ha-shamayim va-aretz v'chol tzva'am, vayechel Elohim b'yom ha-shvi'i melachto asher asa, vayishbot b'yom ha-shvi'i mikol melachto asher asa, vayivarech Elohim et yom ha-shvi'i, vayikadesh oto ki bo shabbat mikol melachto asher bara Elohim la'asot. And now Pastor Michael is going to sing it to us. It was evening, it was morning, the sixth day, finished with the heavens and the earth and all the host thereof, and God completed the seventh day which he worked, he had made. He ceased on the seventh day with all his works which he had made. God blessed the seventh day and hallowed it, and therefore he ceased from his work which he had created. Und es wurde Abend und Morgen, ein neuer Tag, und es geht dann um den Tag, an dem Gott geruht hat, an dem Gott sozusagen von allen seinen Werken ruhte und an dem eben der Friede, der Shalom Gottes in die Welt kam. And as you can see, in the Jewish calendar, the day starts when the sun goes down. Im Judentum ist es ja so, dass der Tag beginnt, wenn die Sonne untergeht, also am Abend vorher. Why? Warum? It was evening, it was morning, the next day. So heißt es in der Bibel. Es ward Abend und es ward Morgen, ein neuer Tag. So for the us, the Sabbath starts Friday evening. Deshalb beginnt der Sabbat immer am Freitagabend. And then in the end it says that God ceased from all his work. Ja. Am Ende heißt es dann, dass Gott ruhte von allen seinen Werken. And the word ceased in Hebrew there is Shabbat. Und das Wort ruhen, das ist eben im Hebräischen das Wort Shabbat, ausruhen oder Ruhe oder auch. And Shabbat means he sat down. Also das Shabbat heißt einfach, er setzte sich, er ruhte aus. So it's a good thing for us on the seventh rest and not work. Das ist doch eine wunderbare Sache, dass man am siebten Tag ruht und eben nicht arbeitet, oder? Amen. So, then we do the blessings of the wine. Dann kommt der Segen über dem Wein. And let me clarify that this is not the Lord's Supper. This is not communion. Ihr müsst verstehen, dies ist jetzt nicht das Herrenmahl, das Abendmahl. See, for us as believers in Jesus, the communion of the Lord's Supper is much more deeper. Also für uns, die wir an Jesus glauben, ist das heilige Abendmahl noch sehr, sehr viel tiefer. It's when we celebrate Passover. Easter. Ja. Also zum Beispiel, wenn wir Ostern oder Passa feiern. And that's there's a lot of things we do during Passover, and only then after the meal we take the cup, the third cup, the cup of redemption, and that's where we celebrate the new covenant. Also da sind auch viele Dinge, die man beim Passa oder beim Osterfest tut, aber erst am Ende des Mahles, wenn wir dann das Brot und den Kelch nehmen, ganz am Ende, dann beginnt das eigentliche Herrenmahl, und das ist nochmal sehr viel bedeutsamer. So this is, you can say, it's a shadow. Aber dies ist so etwas wie ein Schatten dieses Mahles. Okay, it's time of drinking wine, breaking bread, and have time of fellowship and blessing for the family. Am Beginn des Sabbats ist es eben eine Zeit, miteinander zu trinken, miteinander zu essen, miteinander den Sabbat zu feiern und eben in der Familie zusammen zu sein. So first we take the wine and bless it. Als erstes nehmen wir den Wein und segnen ihn. We say, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Amen. Blessed art thou God, King of the Universe. Dann singen wir den Segen über den Wein, und das heißt wieder, gepriesen sei der Herr, der König der Welt, who created the fruit of the vine. Der die Pflanze des Weins, der den Weinstock geschaffen hat. Amen. Amen. And then we say Lechaim. Ja, Lechaim auf das Leben, heißt es dann. Also dann trinkt man sich zu Lechaim. Lechaim. And then we do another, we sing another blessing. Dann wird ein anderer Segen gesungen. Ruch ata Adonai Elohim melech haolam, asher kidshanu mitzvotav, ve'artza banu b'shabbat kodesho be'ahava u'beratzon hilchedanu, zikaron le'maaseh bereshit. כי יום תחילה למקרה קודש זכר ליציאת מצרים, כי באנו אחת אבותינו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך בעבר ורצון חטאנו. ברוך אתה, אדוני, מקדש השבת. And now you're going to sing it, right? And basically what we say, we thank God, the King of the Universe, wir danken Gott, dem König des Universums, that he found pleasure in us, dass er Gefallen an uns gefunden hat, and caused us to inherit his holy Shabbat, und dass er uns für wert geachtet hat, seinen heiligen Sabbat zu feiern, in love and favor, in Liebe und favor, Wohlergehen, Wohlgefallen. So we praise God that he made the Shabbat holy. Wir preisen Gott dafür, dass er den Sabbat geheiligt hat. Amen. And after this we bless the bread. Dann segnen wir das Brot. Now, this is a special bread for Shabbat. Dies ist ein besonderes Brot für Sabbat. It's a sweet bread. Das ist ein süßes Brot, ein ungesäuertes Brot. And we have this specially on Friday night. Und dieses haben wir ganz besonders am Freitagabend. Now, why do we have two loaves of bread? Warum sind es denn zwei Laib Brot? I will explain. Das möchte ich euch erklären. You remember when the people of Israel for 40 years in the desert? Erinnert ihr euch, dass das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste war? They didn't have grain to grain and they didn't have bread, so God provided them every morning fresh manna. Sie hatten kein Saatgut und sie hatten kein Mehl, sie konnten kein Brot backen, aber Gott versorgte sie jeden Tag, jeden Morgen neu mit dem Manna. So every morning he said, you can go out and you have fresh croissant, fresh manna. Jeden Morgen sagte Gott, ihr könnt hinausgehen, es gibt wieder frisches Croissant, frisches Manna. But collect only for one day. Aber bitte sammelt nur so viel, wie ihr für einen Tag braucht. Don't collect for 2 days. Bitte nicht für 2 Tage sammeln. Well, some Jews didn't listen and collected for 2 days. Aber manche der Juden haben es dann doch versucht und haben für 2 Tage gesammelt. What happened? Wisst ihr, was passiert ist? The next day, the bread was bad. They couldn't eat it. Am nächsten Tag war es verdorben. Man konnte es nicht mehr essen. So God taught the Jewish, the people of Israel, for 40 years every day to collect, to trust God for fresh manna every morning. Gott brachte also den Israeliten bei, 40 Jahre lang jeden Tag zu vertrauen, dass für den Tag, an dem Morgen, genug da war, um zu essen und davon zu leben. But then he told them on Friday, aber am Freitag, sagte Gott ihnen, told them to collect double portion for Shabbat. Am Freitag, da sollt ihr die doppelte Ration einsammeln, nämlich für den Freitag und auch für den Sabbat. And they did this, und das taten sie. And a miracle happened on the Sabbath. Und es passierte ein Wunder am Sabbat. The bread was still fresh. Denn das Manna war immer noch frisch am Sabbat, anders als an den anderen Tagen. God taught the people of Israel for 40 years that every Shabbat they don't have to work, but he will provide. 40 Jahre lang brachte Gott dem Volk Israel bei, dass man am Sabbat nicht arbeiten muss, aber dass trotzdem genug da sein wird, um zu essen und zu überleben. Amen. Amen. So this we remember the double portion. Deshalb auch am Freitagabend die doppelte Portion Brot. That God gave us on Shabbat. Gott gab uns den Sabbat. Gott versorgt uns für den Sabbat. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam amotzi lechem min haaretz. Amen. Blessed are our God, King of the Universe. Wir preisen dich, Gott, König der Welt. Who bring forth bread from the earth. Der das Brot aus der Erde hervorgebracht hat. Amen. Amen. So we break the bread. Dann brechen wir das Brot. And usually we take some salt and put some salt. Dann nehmen wir Salz und tun ein bisschen Salz drauf. And as believers we remember that Jesus said we are the salt of the earth. Dann können wir, die an Jesus glauben, uns daran erinnern, dass Jesus gesagt hat, ihr seid das Salz der Welt. And then we break piece. Dann nehmen wir ein kleines Stück, brechen ein Stück ab. And we share at the table. We all eat. Dann teilen wir mit allen natürlich, die am Tisch sitzen, und wir essen das Brot. Good bread. So later on, if you want to have a piece, you're welcome. Das ist gutes Brot, und natürlich kann jeder von euch hinterher sich ein Stück auch nehmen und es probieren. And this is what we do every Shabbat. We do the blessings, the wine and the bread and the family. Das ist es, was wir an jedem Beginn des Sabbats tun. Wir segnen unsere Familie, unsere Frauen, unsere Kinder, das Brot und den Wein. Now by this time everybody is hungry. Aber inzwischen ist dann jeder auch hungrig geworden. And then I say, okay, if you want to eat, you have to sing. Aber bevor ihr esst, sage ich dann, okay, dann müssen wir aber erst singen. So we sing a beautiful song, Shabbat Shalom. Wir singen dann ein sehr, sehr schönes Lied, Shabbat Shalom. And I like to sing it with you. Das möchte ich jetzt mit euch singen. Can we do that? Yeah. Geht das? Okay. Okay. I'm going to teach you a Hebrew song. Ich bringe euch jetzt ein hebräisches Lied bei. Are you ready to learn some Hebrew? Ja, alles okay? Okay, let's see if you pass the test. Ja, mal gucken, ob ihr den Test besteht. It's a very difficult song. Ein sehr, sehr schwieriges Lied. It has many, many words. Hat viele Worte. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom. You think you can sing it with me? Geht das? Könnt ihr das singen mit mir? I'm gonna check who's gonna pass now. I'm gonna check. Okay. You ready? Alles klar. Okay, let's geht go. Los. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom. Das tun wir am Beginn des Sabbats. Wir singen zu Hause Lieder miteinander. After we have done the blessings, nach den Segenssprüchen. And now we're ready to read a nice wir so weit, dass wir ein schönes Mahl miteinander feiern. And then when we finish the meal, we also sing another song. Wenn wir dann mit dem Essen fertig sind, dann singen wir noch andere Lieder. And we have a wonderful family time. Und dann haben wir eine wunderbare Zeit in der Familie. Amen. It's important to have family time. Das ist sehr wichtig, mit der Familie Zeit zu verbringen, Zeit zu haben. Especially we live in such a busy world. Wir leben in so einer geschäftigen Welt. That families don't eat anymore. They're too busy in the big cities. Familien essen kaum noch zusammen. Sie sind viel zu beschäftigt. In den großen Städten geht das kaum noch. But for us as believers in Yeshua. Aber wir, die wir an Jesus glauben. Friday night is very special. Für uns ist der Freitagabend etwas ganz Besonderes. We gather the family together. Wir sehen, dass die Familie zusammenkommt. We invite friends. Wir laden Freunde. We do blessings. We sing. Wir segnen uns. Wir singen. We eat together and have time of fellowship. Wir essen zusammen und haben einfach wunderbare Gemeinschaft. And then on Saturday morning we go to the congregation. Am Samstagmorgen gehen wir dann zu der Gemeinde und dort ist dann Anbetung, Worship. Amen. That's a good thing to do. Good tradition. Yes. So this is what we do on Shabbat. This is what we do on Friday night. Das tun wir also am Freitagabend, am Shabbat. And tonight I want to take a little bit, some few minutes. Heute Abend möchte ich jetzt noch ein paar Minuten. And I would like to teach on the word Shalom. Euch etwas zu dem Wort Shalom sagen. Eine kleine biblische Lehre zu dem Wort Shalom. Is it okay with you? Ist das für euch okay? A few minutes? Paar Minuten? You know, you already know a few Hebrew words. Ihr wisst ja schon ein paar hebräische Worte. For example, when you sing, do you sing and say Hallelujah? Zum Beispiel bei vielen Liedern singt ihr da nicht Hallelujah? Every time you sing Hallelujah, you're singing in Hebrew. Dann singt ihr eigentlich immer Hebräisch. I will explain. Das will ich kurz erklären. Hallelujah in Hebrew means let us praise. Hallelujah means, bedeutet in, auf Deutsch, lasst uns loben, lasst uns preisen. And Yah is short for Jehovah, Jehovah. Und das Wörtchen Yah ist eine Kurzform für den Namen Gottes, für Yahweh, für Jehovah. So every time you say Hallelujah or sing Hallelujah, you're saying, let us praise the Lord. Also immer wenn ihr Hallelujah singt, dann singt ihr, lasst uns den Herrn preisen. Amen. See, it's, you need to get used to this, to speak Hebrew. Ihr müsst eigentlich immer mehr euch daran gewöhnen, Hebräisch zu sprechen. You know why? Wisst ihr warum? Because you know that's the language you're going to speak up there, right? Das ist die Sprache, die ihr da oben auch sprechen werdet. You're not sure about this. Ihr seid da nicht so ganz sicher, oder? Okay, we will argue about this later on. Wir können uns darüber später weiter unterhalten. But let me ask you this, when you pray, do you say Amen? Ja, aber eine andere Frage, wenn ihr betet, sagt ihr dann manchmal Amen? Ja, well, this is Hebrew. Ja, das ist Hebräisch. Let me explain to you. Ja. You see, we make the Hebrew words, we make from three letters root. Die meisten hebräischen Wörter bestehen aus drei hebräischen Buchstaben. So the word Amen, we have the word Emun, which means trust. Ja. Also bei dem Wort Amen, da gibt es das Wort Emun und das heißt Vertrauen auf We have another word, emunah, which means faith. Emunah, das hängt auch damit zusammen, heißt Glaube, Glauben. So basically every time you pray and you say Amen, also immer wenn ihr nach dem Gebet Amen sagt, you're saying, we trust God, in faith, it shall be done. Dann sagt ihr, wir vertrauen auf Gott und wir glauben, dass das auch geschieht, was wir gebeten haben. Amen. Amen. Oh, that's power in Amen, Amen. So it's good for you to practice some Hebrew. Ja, es ist sehr gut, im Hebräischen weiterzukommen. Until we get up there, you know. So I'm going to teach you about the word Shalom. Ich möchte euch jetzt einiges über das Wort Shalom sagen. We'll do a short lesson in Hebrew. Eine kleine Unterrichtsstunde in Hebräisch kommt jetzt. And then we will do a test. Und danach werden wir auch einen Test machen. Let's see who's gonna pass. Mal gucken, wer es besteht. Okay, so here it is. So from the word Shalom we have L, M. Wir haben also jetzt das Shin, das L, das Lamet und das Mem, das M. Very good. And with the first word we have is Shalom, which means peace. Also zunächst kann man aus diesen Buchstaben das Wort Shalom machen, also aus Sh, L und M, Shalom. Und das Wort bedeutet Frieden. That's the first word. The second word is Shalem. Man kann daraus aber auch ein anderes Wort machen, eben durch andere Vokale, die da so als kleine Zeichen drüber und drunter gemacht werden. Dann heißt es nicht Shalom, sondern Shalem. Shalem means whole, complete. Ja. Shalem heißt also vollkommen zusammen, ganz sozusagen. Heil, wir sagen auch Heil dazu. Not half, not a quarter, ja, but whole. Genau, nicht die Hälfte, nicht ein Viertel, sondern das Ganze. It's the same root. Das hat dieselbe Wurzel, dieselben drei Buchstaben. And then we have another word. It's Shalem. Shalem. Als drittes, aus den gleichen Buchstaben, kann man dann auch das Wort Shalem bilden. Shalem is a peace offering. Ja. Also Shalem ist ein Friedensangebot. A peace offering, when in the Old Testament, when somebody sinned, he had to bring an offering to God to restore peace with God. Okay. Also ein Opfer auch. Das heißt im Alten Testament, wenn man gesündigt hat, dann brachte man ein Opfer zu Gott, als ja, um mit Gott wieder zum Frieden zu kommen. And another word we have is Shilem. Ein viertes Wort, Shilem, aus denselben Buchstaben. And this word Shilem means to pay the price. Ja. Also den Preis bezahlen meint dieses Wort Shilem. So here we have four words from the same root Shalem. Wir haben jetzt also hier vier Worte aus derselben Wurzel Shalom. Shalom, Shalem, Shalem, Shalem. From the same root. Eben alle vier Worte aus derselben Wurzel. Now, I would like to do this. I will ask two questions this side, and then I'll ask two questions this side, and let's see who is winning. Genau, jetzt kommt der Test. Zwei Fragen an die eine, zwei an die andere Seite, und mal schauen, welche Seite gewinnt. Okay, you're ready? Are you ready? We'll start with this group. This group is very alive. Okay, yeah. Die sind ganz lebendig, mit denen fangen wir jetzt an. You're ready for the question? Ihr müsst auch antworten, Leute. Yeah, you have to answer. You have to answer. Yes, you understand. You can answer in German, no problem. God understands. Yeah. Okay, the first one is Shalom. Das erste Wort heißt ja Shalom. Now, who is the prince of Shalom? Wer ist der Fürst des Friedens? Jesus. Amen. Very good. Excellent. Ja. So, the Prince of Peace is Jesus. Amen. Der Friedensfürst ist Jesus. Stimmt das? Very good. Now the second question. Jetzt kommt aber schon die zweite Frage. Who has made us Shalom? Who has made us whole, complete? Wer hat uns ganz gemacht? Wer hat uns wieder ganz gemacht? Jesus, excellent, very good. You tell them they passed the test, they have A. Also ihr habt den Test 1A bestanden, das war alles super. Bingo, ja. Bingo, wonderful. Now let's go to this group. Geht zur anderen Seite. I have two questions for you, you have to pass the test. Genau, zwei Fragen. Shalom, peace offering. Ja, das Friedensopfer, Shalom. Now who is... Whoa! Oh, you're a smart guy here. Ja, das ist aber ein ganz toller Hecht hier. Sehr, sehr clever ist der. Who is a peace offering? Wer ist das Opfer für den Frieden? Amen. Mit Gott. Now, the last question is very difficult. Now you have to wait. Aber die letzte Frage ist jetzt sehr kompliziert. Jetzt bitte wartet ein bisschen. Patience. Okay. Geduld, ja. It's a difficult question. Ganz schwierig. Who paid the price and it is finished? Wer hat den Preis bezahlt, sodass alles bezahlt ist? Jesus. Amen. Very good, very good. So you see, any way you look at, as you look at this word Shalom, Also ihr seht bei diesen vier Worten, was man da auch genau von anschaut von diesen Worten. There is only one person that fulfilled it. Bei diesem Shalom gibt es nur eine Person, die es erfüllt hat. That's Jesus. Und das ist Jesus. He is a Prince of Peace. Er ist der Friedefürst. He has made us whole. Er hat uns heil gemacht, er hat uns ganz gemacht. He is our offering and our sacrifice. He is our sacrifice. Er ist das wirkliche Opfer für den Frieden mit Gott. The Lamb of God. Er ist das Lamm Gottes. He paid the price and it is finished. Und er hat den ganzen Preis bezahlt, sodass nichts mehr übrig bleibt. See, any way you turn the word shalom, wie immer du das Wort Shalom auch drehst und wendest, the only true peace that you can have, der einzige wahre Frieden, den du haben kannst, peace in your heart, der Friede in deinem Herzen, is the peace with God. Das ist der Friede mit Gott. And this can be done only when you repent of your sins and accept Jesus as your Savior, as Messiah. Und dies kann nur geschehen, wenn du von deinen Sünden befreit wirst, eben indem du an Jesus glaubst, den Retter, den Erlöser. Because he is the way, the truth and the life. No one comes to the Father but through him. Weil er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und niemand zum Vater kommt als alleine durch ihn. Amen. Amen. Are we all in agreement? Amen. Stimmt ihr alle zu? I just want to make sure this is the right meeting. Ich muss nur gucken, ob ich auf der richtigen Versammlung hier bin. He is a wonderful God. Es ist ein wunderbarer Gott. He has Jesus has paid the price and restored that we can have peace with God. Jesus hat wirklich den ganzen Preis bezahlt und hat dafür gesorgt, dass wir Frieden mit Gott haben können. All we need to do as human beings. Alles, was wir tun müssen als menschliche Wesen. Jew or non-Jew. Ob du nun Jude oder nicht Jude bist. Male or female. Ob du männlich oder weiblich bist. Young or old. Ob du jung oder alt bist. It doesn't matter. Das spielt gar nicht keine Rolle. You must come to a place. Du musst zu dem einen Ort kommen. You say, come and listen to my heart. Yes. Und du musst zu Jesus sagen, komm in mein Herz. I give you my heart. Ich gebe dir mein Herz. I give you my life. Ich gebe dir mein ganzes Leben. And when we do this, wenn wir das tun, dann kommt er auch in unser gives Herz. Us a new life and a new heart. Er gibt uns ein neues Leben und ein and neues Herz. Salvation. Und er gibt uns das Heil. And the gift of eternal life. Und er schenkt uns das ewige Leben. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. There's a lot I can share with you. Es gibt ganz, ganz viel, was ich jetzt mit euch teilen kann. But you will have to come tomorrow too. Aber kommt einfach morgen Abend nochmal wieder. Tomorrow morning. Erstmal morgen Vormittag. I will share about what does it mean to pray for the peace of Jerusalem. Da geht es darum, was bedeutet es für den Frieden Jerusalems zu beten. Also ich muss dazu kurz erklärend sagen, morgen Vormittag, nicht hier in diesen Räumen, sondern in der Kapelle im Lobetal gibt es ein Gebetstreffen. Dort wird Ari Mizrachi auch sprechen. Und eben zu diesem Thema, was bedeutet es für den Frieden Jerusalems zu beten? Amen. So it will be a continuation from this. Das wird eine Fortsetzung von dem sein, was ihr hier gehört habt. And tomorrow night, und dann morgen Abend speaking here, sind right? wir wieder hier, ja. And I'll share a little bit more about my testimony. Da werde ich euch ein bisschen mehr von meinem Lebenszeugnis erzählen. And share about Jesus today. Und ich werde euch etwas über Jesus heute in der Gegenwart sagen. And also share about the prophetic time we live in today. Und ich werde euch etwas sagen über die prophetischen Zeiten, in denen wir leben heute. We'll read together Ezekiel 36 tomorrow evening. I didn't understand. We will read tomorrow evening from Ezekiel 36. Wir werden dann morgen Abend aus Hesekiel das Kapitel 36 lesen. And we will have fun together. Und da wird's schön, da werden wir Spaß haben miteinander. And we'll see, I don't know if we'll have time, maybe we'll have also time of questions and answers if you want. Wenn ihr wollt, dann können wir dann auch eine Zeit machen, wo ihr Fragen stellen könnt, wo ihr mich was fragen könnt. Okay, so ist das okay? We'll see how you behave. Mal schauen, wie ihr euch so benehmt, wie ihr euch so verhaltet. Now, if there's theological questions, ja, wenn es also theologische Fragen sind, you answer them. Dann antwortet ihr. So all I want to say Thank you very much for having me. This is my first time in this city. Ja, vielen, vielen Dank für das Zuhören. Für mich war es das erste Mal in dieser Stadt Lüdenscheid. And it's a great honor to be here with you. Das war für mich eine große Ehre, mit euch hier zu sein. And please don't forget, after the service, come to the table and take our newsletters and read about us and pray for us. Vergesst nicht, nach der Veranstaltung zu dem Tisch zu kommen, Informationen mitzunehmen, aber vor allem dann auch für uns zu beten. Dankeschön. Thank you very much. Thank you very much.